Wieder alles in Lot und der Vordermann. Die Börse ist froh und der Pastor. Die Feuerwehr rückt wieder ein und dann singt der vereinigte Männerchor. Jubi, jubi, dia, papa. Jubi, jubi, dia, papa. Jubi, jubi, dia, papa. Und jetzt mit der Faust wieder reingefasst in die Musch und die zäumende Leben. Das Gute geliebt und das Böse gehasst. Vor Schaffenskraft wird sie erbeben. Die Erde von Flensburg bis Passau hin. Lass die Hochamtsglocken erklingen. Und reicht wie von Aachen bis nach Berlin die Chefetagen laut singen. Wieder alles in Lot und der Vordermann. Die Börse ist froh und der Pastor. Die Feuerwehr rückt wieder ein und dann singt der vereinigte Männerchor. Jubi, jubi, dia, papa. Jubi, jubi, dia, papa. Jubi, jubi, dia, papa. Und Schluss mit der miesen Kritikerei, den entarteten Trauergesängen, dem schlaffen Gesabber der Zögerei, die Fesseln und Grenzen zu sprengen. Wir fangen wieder von vorne an, wie in den köstlichen 50er Jahren. Die Zwischeneiszeit vergessen wir dann im Schmettern der blonden Fanfare. Wieder alles in Lot und der Vordermann. Die Börse ist froh und der Pastor. Die Feuerwehr rückt wieder ein und dann singt der vereinigte Männerchor. Der Treue und Herzlichkeit in diesem unserem Lande. Vorbei mit der frechen Verschlagenheit der hämischen Gleichmacherbande. Aus der tiefen Seele des Volkes dringt ein großes und echtes Vertrauen. Frisch auf und packt an, dass es uns gelingt, ein einig Reich zu erbauen. Wieder alles in Lot und der Vordermann. Die Börse ist froh und der Pastor. Die Feuerwehr rückt wieder ein und dann singt der vereinigte go. Die Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg gab die Zahl der Arbeitslosen im vergangenen Monat mit 2.334.000 an. Die Zahl der Kurzarbeiter stieg im gleichen Zeitraum auf 683.400. Demgegenüber gab es 85.200 offene Stellen. Und nun zum Wetter. Die freundlichen und warmen Temperaturen der letzten Tage halten Jubi, jubi, di, ja, ha, ha. Jubi, jubi, di, ja, ha, ha.